somebody that just married, have children, have house, have everything, have car. Food is everywhere. What else? I have more than enough. Amen. Mm-hmm. Then verse 17. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Are you getting it? You know, you have everything and you just write it out in internet. I have everything. They are my joy. You are not different from this man. Amen. And he said, verse 18. This will I do. I will put down my barns and build greater. And there will I restore all my fruit and my goods. You know, they have plan. They plan without Christ. In Vers 18 sehen wir, dass dieser reiche Mann einen Plan schmiedet, aber er plant ohne Christus und wir planen niemals ohne Christus. Et dans verset 18, la Bible nous dit que l'homme riche avait des projets, mais nous on n'a pas des projets sans Jésus-Christ. He is the one that planned for us. Denn er ist derjenige, der für uns plant. We don't even know how to plan. Wir wissen noch nicht mal, wie wir planen sollen. Amen. C'est Jésus-Christ qui planifie tout pour nous parce que nous, on ne sait pas comment planifier. Amen. And verse 19. And I will say to my soul, so thou hast much goods, lay for many years. Take thine, eat, drink, and be merry. Verse 20. But God said unto him, thou fool, this night your soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Is somebody getting something? Yeah. Amen. So is he that layeth up treasure for himself and is not rich towards God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then verse 22. Verse 22. Christ is speaking directly here to you. Christus spricht hier direkt zu dir. Er spricht hier direkt zu dir. Dans verset 22 jusqu'à 40, Jésus-Christ parle directement à toi. Amen. And he said unto his disciples, therefore I say unto you, take no thought for your life. Is somebody getting something? Who to marry, when to marry? Who not have no when, you know, who to what? The job to do. What to eat, what to drink. He said, take no thought. Don't allow it to bother you and eat. Er spricht hier persönlich zu dir und er sagt, darum sage ich dir, sorg dich nicht um dein Leben. Also er spricht zu uns, dass wir uns keine Gedanken machen sollen, wen wir heiraten, was wir essen, wie der morgige Tag aussieht, sondern er kümmert sich und sorgt um uns und um all diese Dinge. Dann wärst du, wenn du... Dans verset 22, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Donc ça montre que Jésus-Christ, il veut prendre soin de toi complètement. Praise the Lord. Hallelujah. And he said unto his disciples, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, neither for the body, what you shall put on. Verse 23. The life, you know, what can help you to take your thought away from those things is verse 23. Look at it. The life is more than meat. If you can remember that, you know, I'm not that the life being here on earth, you know, it's talking about just life. Amen. Christ is our life. Having Christ is more than everything. Amen. If you can remember that, is somebody getting it? It will help you to keep on moving. Und in Vers 23 lesen wir, das Leben ist mehr als eine Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Wenn du dich daran erinnern kannst, dass das Leben mehr als die Speise ist, dann wird dieser Gedanke dir auch helfen, dass du deinen Fokus nicht auf diese ganzen Sachen hast, denn dein Leben ist Christus und Christus ist mehr als all diese ganzen Dinge, wonach du schaust oder worum du dich sorgst. Deswegen soll dieser Vers dir helfen, dass du dich nicht um diese Dinge Gedanken machen sollst, weil Christus größer ist und mehr ist als diese ganzen Sachen. Et si, par exemple, tu as des soucis, tu t'inquiètes pour ta vie, verset 23, ça va t'aider à enlever tous ces soucis. Parce qu'on a écrit, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Et qui est la vie? La vie est Jésus-Christ lui-même. Et si tu as Jésus-Christ, là, tu as tout. And also that you are still alive today. Amen. Mm. You know how many people that are not even up to your age that are dead? Mm. Are you getting it? That you are still alive today. You is saved. You know, not just alive, you have. Your spirit, soul and body is Christ Jesus. Mm. Is it not more than anything? Amen. Und auch die Tatsache, dass du noch am Leben bist. Und du bist nicht nur am Leben, sondern du... Dein Geist, deine Seele und dein Körper ist Jesus Christus. Du lebst mit Christus. Und wie viel mehr und wie viel siegreicher ist das als jegliche materielle Dinge, jegliche Dinge, die dir irgendwelche Sorgen bereiten sollten. Et même le fait que tu es toujours vivant, tu sais combien les gens qui ont même pas la qui n'avaient même pas la possibilité d'avoir l'âge que tu as maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts ou bien qui sont malades, mais toi tu n'es pas seulement en vie, mais tu es rempli avec le Saint-Esprit et tu as Jésus-Christ dans ta vie. He said the life is more than meat. It's somebody that is alive that can eat. Are you getting it? Mm. It means to be alive is greater than that food. Mm. Then your body is more than raiment. No, if you don't have less, you could not even wear shoe. Mm. Are you getting it? Mm. No legs. You know, having less is greater than having shoe. Mm. Are you getting? I don't know. Amen. So we want to have shoe without legs. Mm. We are. Are you? What are you going to? Amen. How are you going to use the shoes? Verse 24, please. Vers 24. Okay. Let's continue. Verse 24. He said, consider the ravens, for they neither sow nor reap, which neither have storehouse, nor barn, and God feedeth them. Mm. How much more are you better than the fowl? Mm. We always think that the fowls are better than us. Oftmals denken wir, dass die Vögel mehr wert sind als wir. Amen. We are worried about things. Denn wir sorgen uns Dinge. Verset 24, très souvent on pense que les oiseaux ont plus de valeur que nous parce qu'on se fait beaucoup de soucis. You pity yourself so much. Und du bemitleidest dich so sehr. Tu as beaucoup de pitié avec toi-même. Amen. You believe that Christ preferred the fowl more than you. You can feed them, you can be there for them, you can provide husband, wife, or children, or money for them, but not you. Und du hast das Gefühl, dass der Herr die Vögel mehr bevorzugt als dich. Dass die Vögel genährt werden, die werden gekleidet, die haben ein Dach über dem Kopf, denen geht's gut, die haben ein anderes Pärchen gefunden und sie werden, dass der Herr sich mehr um diese Vögel sorgt, als er sich um dich sorgt. Und du bemitleidest dich damit auch gleichzeitig. Et c'est vraiment triste de voir que tu penses que Jésus-Christ il apprécie les oiseaux plus que toi parce que tu penses que il est capable à prendre soin des oiseaux qui ont de l'argent, de la nourriture ou bien même des enfants, mais tu penses pas que Jésus-Christ apprécie normalement plus que toute autre chose. Verset 25. He said, "I wish of you with taking thoughts can add to his stature or cubit." Mm. That you are so worried that that problem now solve. Your worry solve problems. Your worry will bring problems to you and not solve any problem. Mm. Die Sorgen, die du machst, die werden nur weitere Probleme zu dir bringen. Die werden gar keine Probleme lösen, sondern weitere sogar für dich hervorbringen. Et le fait que tu as beaucoup de soucis, ça va seulement t'amener des problèmes de plus. Ça ne va pas résoudre tes problèmes, mais même amener tes problèmes. Amen. Praise the Lord. Amen. Then he said, if you then be not able to do that which, that thing which is least, why take you thought for the rest? Amen. Amen. Amen. Verse 27. Consider the lilies, how they grow. They toil not, they spin not. And yet I say unto you that Solomon in all his glory was not arrayed like one of them. Are you getting it, please? Solomon was so rich. Und Salomo war sehr reich. Look at everything and said vanity upon vanity. Salomo hat all sein Reichtum betrachtet und hat es als nichtig erachtet. Salomon, une personne qui était vraiment riche, il avait tout, mais il a dit que ses biens sont sous la vanité. Where are those wealth today? Wo sind diese ganzen Reichtümer und Güter heute? Mais où sont toutes ces richesses aujourd'hui? I don't know if they are still there. Ich weiß nicht mehr, ob sie heute noch da sind. Je ne sais pas s'il existe toujours. If Solomon have Christ, that Christ will be forever. Wenn Salomo Christus hat, dann wird dieser Christus ewiglich bestehen. Si Salomon a le Christ, là il a le Christ est pour toujours. And it belongs to him forever. Und es gehört ihm auf ewig. Et ça l'appartient pour toujours. Those vanities, they are no longer for him. Und diese Nichtigkeiten, die gehören nicht mehr zu ihm. Et la vanité, ça n'appartient plus. Is somebody getting something here? Praise the Lord. You don't touch it and leave it. That's all. Touch it and leave it. Mm-hmm. Amen. But one, that is Christ. He alone is forever. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 28. Verse 28. If then God so clothes the grass, which is today in the field, and tomorrow is cast into the oven, how much more will he close you? Is somebody getting it? Let's allow all this to get rid of worries, please. Amen. Mm-hmm. Allow them. You have the Lord is never a liar. Mm-hmm. Amen. Except you call him a liar. Mm-hmm. Amen. All ye of little faith. Der Herr ist kein Lügner, dass er all diese Dinge zu dir sagt. Deswegen lass zu, dass das wirklich deine Wahrheit ist und das dafür sorgt, dass du deinen Fokus nicht mehr auf diese Dinge hast und dich weiterhin sorgst. Et c'est ça pourquoi tu dois arrêter de te faire de soucis, parce que Dieu il n'est pas une personne qui ment, il n'est pas un menteur. C'est ça pourquoi Jésus-Christ nous appelle dans verset 28 gens de peu de foi. Amen. Verse 29. I seek not ye what they seek. Are you getting it? They seek, you know, they have their glory that they seek. They seek their glory. Stop seeking their glory. Die Menschen trachten nach. That's those glory will run away from you. In heaven, you don't seek them. If you seek them, they will run away from you. It's only when you seek that they pursue you. Und suche nicht nach der Herrlichkeit der Menschen, weil im Königreich Gottes ist diese Herrlichkeit der Menschen bereits für dich reserviert. Und deswegen sollst du selber dich nicht bemühen, diese Herrlichkeit zu suchen, sondern vertraue auf das Königreich Gottes. Et c'est ça pourquoi toi, tu ne dois pas chercher la gloire, mais la gloire doit te chercher, parce qu'au royaume de ceux, comme nous avons écouté, la richesse nous cherche, la bénédiction nous cherche. Praise the Lord. Hallelujah. You don't work to eat. Wir arbeiten nicht, um zu essen. To make ends meet. It's forbidden. Und wir arbeiten nicht, damit wir Essen auf dem Tisch haben. Das ist nicht unser Motiv und das sollte verboten sein. On ne travaille pas pour manger ni pour avoir la nourriture sur la table. C'est interdit. And seek not ye what you shall eat, or what you shall drink, neither be ye of doubtful mind. For all these things do the nation of the world seek after. And your father knoweth that you have need of these things. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. But rather seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Fear not, little flock, for it is your father's good pleasure to give you the kingdom. It's as if he does not want to give you. You are the one that is looking for it. He said it is his own pleasure to give you those things. Are you getting it, please? Then he says, sell that you have and give alms. Provide yourself bags which wax not old. A treasure in heaven that faileth not. Where no thief approacheth, neither do moth corrupt. For where your treasure is, your heart will be there also. Amen. You know, your treasure can be, I want to have a house, I want to have a car, I want to marry. Where is it? Is it with the Lord? Und frag dich selbst, wo liegt dein Schatz? Dein Schatz könnte sein, dass du sagst, ich möchte ein Haus kaufen, ich möchte heiraten, ich möchte ein Auto haben, ich möchte Geld verdienen. Wo liegt dein Schatz? Et verset 34 nous dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est ça, demande-toi où est ton cœur, où est ton trésor? Est-ce que c'est dans ton mariage, c'est dans ton travail, où est-ce qu'est ton cœur? Praise the Lord. Amen. He said, don't seek what they seek. Trachte nicht nach dem, was die Menschen dieser Welt betrachten. Et la Bible nous dit, ne cherchez pas ce que les païens cherchent. Their glory is their life. Und ihre Herrlichkeit, ihr Ansehen ist ihr Leben. Parce que leur gloire est leur vie. Praise the Lord. Amen. If you look at Abraham, he never seek what they seek. If not, he will not allow Lord to choose before him. Wenn wir uns Abraham beispielsweise anschauen, er war nie hinter dem hinterher, woran die anderen hinterher waren. Denn wenn das bei ihm der Fall wäre, dann hätte er vor Lot ausgewählt, wo er sozusagen mit seinem Herr hinziehen möchte. Ist la même chose avec Abraham, par exemple. Lui, il n'était jamais derrière toutes ces choses-là. S'il voulait être derrière la gloire humaine, là, il ne voulait pas laisser Lot, par exemple, choisir quel pays prendre. Praise the Lord. Amen. We don't walk by salary, but by heaven. Mm-hmm. We go there on Sunday. Mm-hmm. Amen. Amen. Mm-hmm. We don't walk by salary, but by heaven. Amen. Mm-hmm. Everything of us, they are of heaven. Don't stop calculating your salary. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. It is forbidden in the kingdom of heaven. Because you know the Lord, let's close with this. Then on Sunday we go to Philippians 4, verse 19. Mm-hmm. Wir wandeln nicht nach unserem Gehalt, sondern wir wandeln nach dem Himmelreich. Und wir lesen jetzt Philippa 4, verse 19. Philippa 4, Vers 19. Nous, on ne vit pas par notre salaire, mais par le royaume des cieux. On va lire maintenant Philippiens 4, verset 19. Some of us is we are so much after our salary. Und viele von uns our income. Viele von uns schauen sehr sehr stark auf unser Gehalt, wie es aussieht, wann es ankommt und haben ein sehr großes Augenmerk auf das Gehalt. Et très souvent nous sommes vraiment nous sommes concentrés sur les salaires, quand ça va arriver, comment on va avoir, on fait des calculs différents. In the kingdom of heaven, the Lord does not work with your salary. Im Königreich Gottes benötigt der Herr nicht dein Gehalt. Mais au royaume des cieux, Dieu n'a pas besoin de ton salaire. But if our focus is so much on them, we will be seeing them. Our salary will be controlling us. Aber wenn unser Fokus zu sehr auf unser Gehalt ist, dann wird das Gehalt sozusagen uns kontrollieren und auch unsere Aktionen und die Dinge, die wir tun mit dem Gehalt. Mais si notre concentration est sur sur notre salaire, là, on va être toujours guidé par les nombres. He said, where your treasure is, your heart will be there. Your salary can be your treasure. And your heart is not occupied. Your heart cannot occupy two places. If you see God there or Christ. Look at verse 19. Verse 19. Verse 19. You know, here the writer of Philippians is praying for the people that were there for him, for the ministry. He said, but my God shall supply all your need according to his riches and not according to your salary. Mm-hmm. I don't know if you know something. Mm-hmm. My God, it does not work according to your salary. But if you are so focused on your salary, it will be working like that. Mm-hmm. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum und nicht nach deinem Gehalt. Das heißt, es geht nicht um dein Gehalt, aber wenn du deinen Fokus so sehr auf dein Gehalt hast, dann ist dein Gehalt das, was dich dann kontrollieren wird. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et on a écrit ici selon sa richesse, pas selon ta salaire. Et si tu es toujours concentré à tes finances, là, tu vas tout perdre parce que ce n'est pas guidé par le Saint-Esprit. You know, some of us are experts in mathematics, professor. You know, our salary before they come, we already know and we calculate it. We meditate on it. We write it. This after this after this. You are limiting Christ. It does not work by your salary. He says, according to his riches in glory by Christ, he walk according to heaven. Viele von uns sind sehr schnell in Kalkulieren und versuchen direkt Rechnungen zu machen. Und sobald wir wissen, dass das Gehalt da ist oder sobald wir direkt wissen, was für eine Summe das Gehalt ist, dann fangen wir direkt an, das Gehalt sozusagen zu kalkulieren und auszurechnen, was wir für dieses Gehalt sozusagen benötigen und wie wir das Gehalt aufteilen. Aber mit dieser Kalkulation limitierst du den Herrn, weil wir hier lesen, er wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit Christus Jesus. Das heißt, er arbeitet im Prinzip des Himmelreiches und nicht abhängig von deinem Gehalt. Et si tu fais toujours des calculations avant d'avoir, de recevoir ton salaire, là tu es en train de limiter le Saint-Esprit parce que tu dis qu'il n'est pas capable à prendre soin de toi. Donc si tu prends, tu fais des calculs différents avec ton argent que tu reçois chaque mois, là tu dis que c'est toi la personne qui prend soin de toi-même et pas Jésus-Christ. Remember John 14, verse 6. He talks about the way. I am the way to all your victory. Amen. It's not your salary that is the way. Amen. Is somebody getting it? I am the way to everything. Amen. The way that seemeth right unto the man is calculating the salary. Amen. Is somebody getting something? Amen. I am the way. Christ is the way. Allow your focus to be Christ. Amen. Erinnert euch an Johannes 14,6, wo der Herr sagt, ich bin der Weg. Und er sagt nicht, dass der Weg sozusagen durch dein Gehalt überschritten werden wird, sondern er alleine ist der Weg. Und das Wort Gottes sagt, dass es einen Weg gibt, der für den Menschen für klug und für richtig erscheint. Und dieser Weg ist dann, wenn man diese Kalkulation macht. Aber nicht das ist der Weg, sondern Jesus Christus ist der Weg. Deswegen müssen wir darauf achten, dass unser Fokus auch Jesus Christus alleine bleibt und nicht unser Gehalt. Et dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ a dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, il est le chemin pour prendre soin de toi. Ton salaire n'est pas le chemin. Mais si ta concentration est sur ce que tu reçois chaque mois, là, tu dis que c'est ça le vrai chemin. Et tu abandonnes, tu méprises même Jésus-Christ parce qu'il a dit que c'est lui la personne qui est le chemin. Are you getting it, please? Mm-hmm. Amen. He said, I am the truth that kick out the lies of Satan. Amen. The system of this world, amen? Amen. The truth that you have been hearing here since, you know, since just some, we started, where was it? 7:30, amen? Mm-hmm. And we are still here. The truth that kick out the lies. Mm-hmm. You know, the system of this world, you know, his truth, and not what denomination call the truth. Mm-hmm. They can't do nothing. It's only what he called this truth that is spirit and life. That kick out the lies of Satan. Amen. Und Jesus sagt, dass er die Wahrheit ist. Die Wahrheit, die jede Lüge vom Teufel verschwinden lässt. Und nicht die Wahrheit, was die Religion als Wahrheit definiert, sondern seine Wahrheit. Und er ist die wahrhaftige Wahrheit. Und wir sollten diese Wahrheit auch glauben und auch anwenden für uns. Mhm. Und nicht die Lügen dieser Welt und dieses System dieser Welt. Et Jésus-Christ, il a dit aussi qu'il est la vérité. Donc, ça montre que la vérité de Jésus-Christ, ça détruit tous les mensonges du diable. Donc, tout le temps que nous avons passé ici, on doit permettre que ça prend la place dans nos corps et qu'on comprend que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. And I am the life. Allow the old life to be dead and buried. Mm-hmm. The old life that is full of worries. Mm-hmm. That is full of, you know, the system of this world is occupied the system of this world. Mm-hmm. The flesh, you know, I hope you are getting it, please. Mm-hmm. The old life, allow it to be dead and buried. Mm-hmm. Believe Jesus. Mm-hmm. Allow him to live in you and live through you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We close here, please. Und er sagt, er ist das Leben. Und das bedeutet, dass das alte Leben tot und begraben ist. Und das tut, dass das alte Leben mit dem alten System und mit dem System dieser Welt und mit den Gewohnheiten dieser Welt, dass das tot und begraben auch bleibt. Und dass sein Leben, was Geist ist und Leben, dass das sozusagen unsere Wahrheit ist. Et Jésus-Christ, il a dit qu'il est la vie. Donc ça montre que l'ancienne vie, ça doit être mort et enterré. Parce que Jésus-Christ, il appartient maintenant à nous. On doit laisser que tous nos attitudes, nos comportements qui ont été au passé, que ça reste aussi au passé. We have just read, we have just gone through a little of it, please. On Sunday we'll continue. We still have a lot. Mm-hmm. Amen. Amen.